Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Children of the Revolution, die Musik der englischen Band T-Rex. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Theme for a Dragon vom Album Futuristic Dragon von 1976. Diese LP erschien lange nach dem T-Rex-Ruhm und versucht, den Glamrock in eine Zeit zu retten, wo schon die erste Punk-Bewegung entsteht. Bolans Zeit als erfolgreicher Rockstar war hier schon lange vorbei und er machte mit seinem aufgedunsenen Äußeren dem Klischee der einstigen Ikone, dessen Zenit überschritten war, alle Ehre. Dabei waren die Songs vom Album nicht unbedingt schlechter als seine früheren Werke. Hören wir von der gleichen LP den Song Jupiter Liar. Move now, baby. Whoever said he Tame High Tiger zu finden in der Extended Version von T-Rex letztem offiziellen Album Dandy in the Underworld. Mark Bolan hat sich vom unbekannten Folkbaden zum Superstar hochgearbeitet. Hier gibt es übrigens eine Parallele zu David Bowie und ist, als seine Popularität wieder abklang, auch nicht gerade mit Samthandschuhen von der britischen Presse behandelt worden. Um dem Vorurteil, die dem Phänomen und vor allem dem Namen T-Rex nun anhingen, zu entgegen, brachte er 1974 ein Album unter dem Titel Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow auf den Markt. Der Name war eine Anspielung auf Bowies Ziggy Stardust and the Spiders from Mars und wurde von der Presse völlig zerrissen. Hören wir daraus den Song The Groover. You don't Man sollte bei der heutigen Betrachtung von T-Rex besonders deren frühe Phase, die unter Tyrannosaurus Rex, beachten. Den Sound aus dieser Zeit kann man wohl am ehesten als queeren Hippie-Folk bezeichnen und verglichen mit anderen Folkgrößen, die gerade in Woodstock Furore machten, waren Tyrannosaurus Rex viel experimenteller und unkonventioneller. Hören wir vom ersten Album My People Were Fair den Song Dwarfish Trumpet Blues. Man sollte erwähnen, dass Mark Bolan jemand war, für den Punk wie gerufen kam. Und er hatte sogar die Möglichkeit, neue Talente in seiner eigenen TV-Show Mark vorzustellen, die 1977 erstmals auf Sendung ging, also in der heißen Phase des Punk. Generation X und die Boomtown Rats waren darunter, die er neben seiner eigenen Musik präsentierte. Bolan ging sogar 1977 mit der Punkband The Damned auf Tour, die er im Vorprogramm von T-Rex spielen ließ, in der Hoffnung, einige neue Fans dazuzugewinnen. Und folgender Song wurde dann später von der einflussreichen Gothic-Rockband Bauhaus gecovert, hier in der Version von T-Rex, hier ist Telegram Sam. Ich habe es schon mal erwähnt, David Bowie und Mark Bolan waren Freunde, aber auch Konkurrenten. Sie hatten den gleichen Produzenten Tony Visconti und kamen in der Glamrock-Ära in den 70ern groß raus. David Bowie hat dann seinen weiteren Weg gemacht, den Bolan vielleicht auch irgendwie für sich geschafft hätte, aber er starb am 16. September 1977 bei einem Autounfall. Unter den Gästen auf der Trauerfeier war auch David Bowie, den er kurz zuvor in seiner Show Mark als Ehrengast hatte. Hören wir David Bowie mit »The Man Who Sold the World«. His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know, not me. I never lost control. Your face. Man who sold the world. I left and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Cherry Jewel, ein Song vom 71er T-Rex-Album The Slider. Ich glaube, man kann deutlich hören, dass Bolan Led Zeppelins Whole Lotta Love vorher gehört hat, das er dann auf seine eigene Art und Weise in dem Song verarbeitet hat. Heute würde man vielleicht Sampling sagen. Oder vielleicht in Mark Bolans eigenen Worten Rip-Off. Der Song ist zu finden auf Electric Warrior und stellt mit das Wildeste und Schrägste dar, was Bolan und Visconti produziert haben. softly, my deep hand strokes the necklace, crossed the ground without you trusting the world. Her bird head torn with summer, inspects a Spartan runner, robbing time, a chosen princess speed. My goblet drenched with autumn, tears for my Decatina, silver surfer, sorcerer of spray. A falcon glimpse of white teeth, separated valley, cinnamon forward. She hid and read in handsome, kept ransom lost by Zantium. Lord, let you unveil the earth in jail. Wind Quartets, ein Song von Tyrannosaurus Rex vom Album Prophets, Seers and Sages. Man kann diese Folk-Vergangenheit besonders auf den frühen T-Rex-Aufnahmen heraushören, auch als Bolan versucht hat, mehr in Richtung Rockmusik zu driften. Die erste Erfolgssingle von T-Rex war übrigens Ride a White Swan. Es gibt einige Coverversionen von dem Song, aber keine kommt an das Original ran. And baby, there you go. Take a black cat and sit it on your shoulder, and in the morning you'll know all you 1973 erschien mit Tanks das vierte Album unter T-Rex. In England hat sich das Album gut verkauft, aber es kam nicht an den Erfolg der Vorgängerplatte The Slider heran. Einige sprachen hier schon von dem Anfang vom Ende. Bolan posiert hier so selbstverliebt auf dem Cover wie später viele Heavy-Metal-Heroen, ob es irgendwie auch selbstironisch gemeint war, bleibt hier offen. Noch mit im T-Rex-Bandliner bei Mickey Finn, der Percussion-Spieler, den Bolan schon für Tyrannosaurus Rex engagiert hatte und der eine Zeit lang neben Bolan das zweite Markenzeichen von T-Rex war. Hören wir von Tanks den Song Electric Slim and the Factory Hen. Das letzte offizielle Album von T-Rex trägt den Namen Dandy in the Underworld und erschien Anfang 77. Die Covergestaltung ist im schlichten Schwarz-Weiß gehalten und es gibt ziemlich düstere Texte. Bolan muss die Strömung der Zeit irgendwie aufgenommen haben und reflektiert sich selbst im Titelstück als Dandy der Unterwelt, in die ihn wohl sein exzessiver Umgang mit Drogen befördert hat. Of a mythical force, distraction he wanted. production he fell. Now he forever stalks the ancient mansions of hell. 'Cause he's a dandy in the underworld, dandy in the underworld. When will he come out? We come together. Noch ein Titel der späten T-Rex Jitterbug Love. Zu finden ist dieser Song in der Bonus-Edition des Albums Tanks. Mittlerweile ist fast alles von T-Rex auf CD erschienen und es lohnt sich hier wirklich, die Bonus-Edition anzuschaffen, da diese viele Songs enthalten, die nur auf Single erhältlich waren. Wir sind fast am Ende des Soundchecks angelangt. Ich habe mir eine Aufnahme für den Schluss aufbewahrt. Mark Bolan, der auch noch zu T-Rex-Zeiten immer wieder im Schneidersitz Songs zur akustischen Gitarre spielte, mit einer Live-Aufnahme des Songs Deborah. Ich hoffe, dieser Soundcheck mit der Musik von T-Rex hat Ihnen Spaß gemacht. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt schon mal Thomas Elbern und wünscht noch eine gute Nacht. It's a song called Deborah. For all of you in the back row. Dug and we dug and dug and we dug, we dug. Dug and we dug and dug and we dug, nice. Dug and we dug and dug and we dug, we dug. Dug and we dug and dug and we dug. Oh, Deborah, always look like a Deborah. You sound with faces like a galleon, clothed with mysteries of the Spanish main. Oh, Deborah. Dug and we dug and dug and we dug, we dug. Dug and dug and we dug, oh Deborah. Always dressed like a conjurer. It's fine to see your young face hiding the stallion that I'm riding, Deborah. Dug and we dug and dug and we dug and we dug. Dug and we dug and dug and we dug, oh Deborah. Always dressed like a zebra. It's fine to see your young face hiding. It's a stallion that I'm riding, Deborah. Dug and we dug and dug and we dug, we dug. Dug and we dug and dug and we dug, oh Deborah. Always dressed like a conjurer. Forgot the words. The stallion that I'm riding. Dug and re-dug and dug and re-dug and re-dug. Look like a stallion. what's your name? You look like a stallion. Yeah. I can see because you know pain. You do. You look like a stallion. Yeah. I can see it across your eyes. No lies, you're true. Dug-a-dee-dug-a-dee-dug, dug-a-dee-dug-a-dee-dug, dug-a-dee-dug-a-dee-dug, dug-a-dee-dug-a-dee-dug.